Im nächsten Dialog sprechen zwei Personen über Online-Banking. Oh nein! Ich hätte bis morgen das Geld für das Hotel überweisen müssen. Das habe ich vergessen. Und die Banken sind schon geschlossen. Dann machen wir das jetzt von meinem Online-Konto. Das Geld ist dann spätestens morgen da. Okay. Danke. Gibst du mir die Daten? Klar. Zahlungsempfänger, Hotel Sonnenblick. IBAN? DE 21445100001334 56. Verwendungszweck? Müller Anja. Buchung vom 31.01.2018. Buchungsnummer 15345. Moment, jetzt warte ich noch kurz auf meine SMS-TAN. So, alles klar. Erledigt. Ach, super. Vielleicht richte ich mir auch ein Online-Konto ein. Das ist echt praktisch. Du kannst so vieles von zu Hause aus machen. Zum Beispiel überweisen, Daueraufträge einrichten, Kontostand und Umsätze einsehen. Alles bequem vom Computer, Handy oder Tablet aus. Und außerdem zahlst du oft keine Kontoführungsgebühren. Ja, das ist wirklich praktisch. Nächste Woche gehe ich zur Bank und kümmere mich darum.